take your next step. Before you take your next step. Before you. Before you take your next step. Before you take your next step. Before you take your next step. Before you take. Before you take your next step. Before you take your next step. Before you take your next step. Before you. Yeah.

We won't. not this time, babe. Thank you. Okay. Okay. Secrets can't leave Cancun, so take it off like you're home alone. You know, dance in front of me while you're on the phone, checking your reflection and telling your best friend, like, girl, I think my butt's getting big. It's getting hot in here, so hot, so take off all your clothes. I am getting so hot, so I wanna take my clothes off. It's getting hot in here, so hot, so take off all your clothes. I am getting so hot, so I wanna take my clothes off. Stop pacing, time wasting. I got a friend with a pole in the basement. What? I'm just kidding like Jason. Oh. Unless you gon' do it. Extra, extra, spread the news. Nelly took a trip to the lunar Neptune. Came back with something thicker than fitting Sassoons. Say she like to think about cutting restrooms. Mix a little bit of with a little bit of Give a little bit of with a little bit of Mix a little bit of with a little bit of Sprinkle a little bit of with a little bit of Getting hot in here, so take off all your clothes. Hey. Hey, what do you want me to say?

Auf der Welt, die sind leider geil. Autos machen Dreck, Umwelt geht kaputt, doch eine fette neue Karre ist leider geil. Ich knabber an dem Buntstift, Mama sagt, lass das, doch es entspannt mich. Leider geil. Diagnose Psychose, mir doch egal, denn ein Dippet vor dem Aufstehen. Leider geil. Weg mit dem Atom, hörst du sie schreien und ich lade mein Smartphone. Leider geil. Hab endlich einen Job, muss morgen früh raus, versack in der Kneipe. Leider geil. Die Zähne sind braun, es tut noch nicht weh, ich geh nicht zum Zahnarzt. Leider geil. Ich dekoriere besoffene Freunde, ist zwar gemein, aber leider geil. Schlecht für den Nachwuchs, schlecht für die Nordsee, schlecht für den Kopf, doch leider geil. Schlecht für dein Karma, schlecht für die Zukunft, schlecht für den Job, doch leider geil. Tu doch nicht so, du magst es doch auch, ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an, sie sind genauso wie wir. Tu doch nicht so, du magst es doch auch, ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an, sieh sie dir an, sieh sie dir an. Ich kann gar nicht sehen, alles dunkel, doch Sonnenbrille im Club ist leider geil. Ich kann gar nicht sehen, alles dunkel, doch Sonnenbrille im Club ist leider geil. Ich kann gar nicht sehen, alles dunkel, doch Sonnenbrille im Club ist leider geil. Ich kann gar nicht sehen, alles dunkel, doch Sonnenbrille im Club ist leider geil. Die Platte von Deichkind war nicht so mein Ding, doch ihre Shows sind leider geil. Oh Gott, wer ist diese Schrulle neben mir im Bett? Ich war wohl gestern Abend leider geil. LED unterm Bett, LED unterm Schrank, LED unterm Sofa leider geil. Ein Drache und ein Krieger kämpfen auf dem Berg. Airbrush-Gemälde? Leider geil. Schlecht für die Quote, schlecht für die Quinte, schlecht für mein Chor, doch leider geil. Schlecht für die Pläne, schlecht für die Plauze, schlecht für den Plot, doch leider geil. Tu doch nicht so, du magst es doch auch, ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an, sie sind genauso wie wir. Tu doch nicht so, du magst es doch auch, ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an, sieh sie dir an, sieh sie dir an. Leider geil. Leider geil. Leider geil. Richtig geil. Richtig geil. Ich schaue gerne viel, ich schaue gerne lang, kennen Sie Barbara Salisch? Leider geil. Ich kann es mir nicht leisten, alles auf Raten, die Karte glüht. Leider geil. Winke dem Veganer mit dem Mund voller Hackfleisch. Leider geil. Oh, meine Katze, sie ist leider tot, aber 3 Tage feiern war. Leider geil. Hör auf zu denken, schalt dein Gehirn aus, follow your instincts. Leider geil. Ich hab Bock auf den Burger, Bock auf die Busen, Bock auf das Bier. Leider geil. Kleine Kinderhände nähen schöne Schuhe, meine neuen Sneakers sind. Leider geil. In diesem Lied hat sich gar nichts gereimt, hat niemand gemerkt. Tu doch nicht so, du magst es doch auch, ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an, sie sind genauso wie wir. Tu doch nicht so, du magst es doch auch, ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an, sieh sie dir an, sieh sie dir an. Leider geil. Schlecht für dein Gott. Leider geil.